Sehnsucht gehabt hatte, in diesen polnischen Staat zu kommen. Dieser polnische Staat, der entstanden war aus der Blutlast zahlloser deutscher Regimenter, er hat sich dann ausgedehnt auf Kosten alten deutschen Siedlungsgebietes und vor allem auf Kosten jeder Vernunft und jeder wirtschaftlichen Möglichkeit. Eines ist in den letzten 20 Jahren schon klar erwiesen worden. Der Pole, der diese Kulturen nicht gegründet hatte, war auch nicht fähig, sie auch nur zu erhalten. Es hat sich wieder gezeigt, dass nur derjenige, der selbst kulturschöpferisch veranlagt ist, auf die Dauer auch eine wirkliche kulturelle Leistung zu bewahren vermag. 50 weitere Jahre würden genügt haben, um diese Gebiete, die der Deutsche mühselig mit Fleiß und Emsigkeit der Barbarei entrissen hat, wieder der Barbarei zurückzugeben. Überall zeigten sich bereits die Spuren dieses Rückfalls und dieses Verfalls. Polen selbst war dabei ein Nationalitätenstaat. Man hat das geschaffen, was man dem alten österreichischen Staat als Schuld vorwarf. Polen war dabei niemals eine Demokratie, eine ganz dünne, schwindsüchtige Oberklasse beherrschte hier nicht nur fremde Nationalitäten, sondern auch das sogenannte eigene Volk. Es war ein Gewaltstaat regiert durch den Gummiknüppel, durch Polizei und letzten Endes auch durch Militär. Das Los der Deutschen in diesem Staat war entsetzlich. Es ist dabei noch ein Unterschied, ob ein Volk von einer minderen kulturellen Bedeutung das Unglück erhält, von einem kulturell Bedeutenden regiert zu werden, oder ob ein Volk von einer hohen kulturellen Bedeutung dem tragischen Schicksal unterworfen wird, von einem Minderen vergewaltigt zu werden. Denn in diesem minderen Volk werden sich dann alle Minderwertigkeitskomplexe auswirken und abreagieren gegenüber dem besseren, kulturtragenden Volk. Man wird dann grausam und barbarisch dieses Volk misshandeln. Und die Deutschen sind Zeugen dieses Schicksals seit nun bald 20 Jahren gewesen. Ich brauche hier nicht im Einzelnen das Los der Deutschen zu schildern. Es war, wie schon betont, tragisch und schmerzlich. Trotzdem habe ich versucht, so wie überall, auch hier eine Regelung zu finden, die vielleicht zu einem billigen Ausgleich hätte führen können. Ich habe einst mich bemüht, im Westen, später dann im Süden des Reiches, endgültige Grenzziehungen zu erhalten, um damit Gebiet um Gebiet der Unsicherheit zu entreißen und dem Frieden dort die Zukunft zu sichern. Ich habe das Gleiche auch hier zu erreichen, mich angestrengt. Damals war in Polen ein Mann von einer unbestreitbaren realistischen Einsicht und auch Tatkraft. Es war mir gelungen, mit dem damaligen Marschall Pilsudski ein Abkommen zu erreichen, das den Weg ebnen sollte zu einer friedlichen Verständigung der beiden Nationen. Ein Abkommen, das von vornherein nicht etwas gutheißen konnte, das den Versailler Vertrag geschaffen worden war, sondern das sich bemühte, unter vollkommenem Übergehen dieses Vertrages wenigstens die Grundlagen sicherzustellen für ein vernünftiges, tragbares Nebeneinanderleben. Solange der Marschall lebte, schien es, als ob dieser Versuch vielleicht zu einer Entspannung der Lage beitragen könnte. Sofort nach seinem Tod setzte aber bereits ein verstärkter Kampf gegen das Deutschtum ein. Dieser Kampf, der sich in tausenderlei Formen äußerte, verbitterte und verdüsterte die Beziehungen zwischen den beiden Völkern in steigendem Ausmaß. Es war ihm auf die Dauer nur sehr schwer möglich, geduldig zuzusehen, wie in einem Land nebenan, das an sich Deutschland das schwerste Unrecht zugefügt hatte, die dort lebende deutsche Minderheit in einer geradezu barbarischen Weise verfolgt wurde. Die Welt, die sofort Tränen vergießt, wenn aus dem Deutschen Reich ein erst vor wenigen Jahrzehnten zugewanderter polnischer Jude hinausgewiesen wird, diese Welt ist vollkommen stumm und taub geblieben gegenüber dem Leid derjenigen, die nicht zu Tausenden, sondern zu Millionen im Vollzug des Versailler Vertrags ihre frühere Heimat verlassen mussten, dann, wenn es sich dabei um Deutsche handelte. Was dabei für uns alle und auch für mich nicht nur das Bedrückende, sondern das Empörende war, lag in dem Umstand, dass wir das alles erdulden mussten von einem Staat, der tief unter uns stand. Denn letzten Endes war Deutschland eben doch eine Großmacht, auch wenn ein paar Wahnsinnige glaubten, das Lebensrecht einer großen Nation durch einen verrückten Vertrag oder ein Diktat auslöschen zu können. Deutschland war eine Großmacht und musste zusehen, wie ein tief unter ihm stehendes Volk und tief unter ihm stehender Staat diese Deutschen hier misshandelte. Und besonders hier waren zwei ganz unerträgliche Zustände. Erstens, eine Stadt, deren deutscher Charakter von niemandem bestritten werden konnte, wird nicht nur daran verhindert, sich zum Reich den Weg zurückzusuchen, sondern sie wird planmäßig allmählich über 1000 Umwege zu polonisieren versucht. Zweitens, eine Provinz, die vom Deutschen Reich abgetrennt ist, besitzt keinen direkten Zugang, sondern der Verkehr mit dieser Provinz ist abhängig von allen denkbaren Schikanen oder von dem Wohlwollen dieses polnischen Staates. Keine Macht der Welt hätte diesen Zustand so lange ertragen wie Deutschland. Ich weiß nicht, was wohl England zu einer ähnlichen Friedenslösung auf seine Kosten gesagt haben würde, oder wie man in Frankreich das hingenommen hätte, oder gar in Amerika. Ich habe nun versucht, Wege zu einer Lösung, und zwar zu einer tragbaren Lösung auch dieses Problems zu finden. Ich habe diese Versuche in Form mündlicher Vorschläge den damaligen polnischen Machthabern unterbreitet. Sie kennen diese Vorschläge. Sie waren mehr als maßvoll. Ich versuchte eine Regelung zu finden zwischen unserem Wunsch, Ostpreußen wieder in Verbindung mit dem Reich zu bringen und dem Wunsch der Polen, den Zugang zum Meer zu behalten. Ich versuchte vor allem, eine Synthese zu finden zwischen dem deutschen Charakter der Stadt Danzig und ihrem Willen, zum Deutschen Reich zurückzukehren, und wirtschaftlichen Forderungen der Polen. Ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass ich damals überbescheiden war. Und es gab Augenblicke, da ich mir selbst grübelnd und prüfend die Frage. Meine Bitte an den damaligen polnischen Außenminister, mich in Berlin zu besuchen, um noch einmal diese Frage durchzusprechen, wurde abgelehnt. Er fuhr statt nach Berlin, nach London. Es kamen nun jene Wochen und Monate fortgesetzt steigender Drohungen. Drohungen, die für einen kleinen Staat ja kaum erträglich wären. für eine Großmacht auf die Dauer unmöglich sind. In polnischen Zeitschriften konnten wir lesen, dass es sich überhaupt nicht um das Problem Danzig handelt, sondern dass es sich um das Problem Ostpreußen handle. Dass Polen Ostpreußen in kurzer Zeit einverleiben werde. Und dazu übersteigerte sich nun. Andere polnische Zeitungen erklärten, dass auch Ostpreußen das Problem nicht löse, sondern dass Pommern unter allen Umständen zu Polen kommen müsste. Und endlich wurde es als fraglich hingestellt, ob die Oder überhaupt als Grenze genügen könnte, ob nicht die natürliche Grenze Polens eigentlich nicht die Oder, sondern die Elbe sei. Man zerbrach sich ja nur mehr den Kopf, ob man unsere Armee noch vor oder hinter Berlin vernichten würde. Ein polnischer Marschall, der jetzt jammervoll seine Armee im Stich gelassen hat, der erklärt, dass er Deutschland und die deutschen Armeen zerhacken werde. Und parallel damit setzt ein Martyrium ein für unsere Volksdeutschen. Zehntausende werden verschleppt, misshandelt, in der grausamsten Weise getötet. Sadistische Bestien lassen ihre perversen Instinkte aus. Und diese demokratische, fromme Welt sieht zu, ohne mit einer Wimper zu zucken. Ich habe mir oft die Frage vorgelegt, wer kann Polen so verblendet haben? Glaubte man wirklich, dass die deutsche Nation sich auf die Dauer von einem so lächerlichen Staat sich das bieten lassen würde? Glaubte man das im Ernst? Ich habe darauf hingewiesen, wie gefährlich das vor allem in einem Land ist, in dem man nie genau weiß, ob nicht diese Männer in kurzer Zeit Regierung sein werden. Man erklärte mir damals, das würde nie der Fall sein. Meines Erachtens sind sie jetzt Regierung. Es ist also genau das eingetreten, was ich damals vorhergesehen hatte. Ich habe mich damals entschlossen, zum ersten Mal die deutsche Nation vor diesen Menschen zu warnen, aber auch keinen Zweifel darüber bestehen zu lassen, dass Deutschland unter keinen Umständen vor den Drohungen und auch nicht vor der Gewalt dieser Menschen mehr kapitulieren wird. Man hat diese meine Antwort damals auf das Schwerste angegriffen. Denn es hat sich in diesen Demokratien so allmählich eine bestimmte Praxis herausgebildet, nämlich in Demokratien darf zum Kriege gehetzt werden. Dort dürfen fremde Regime und fremde Staatsmänner, fremde Staatsoberhäupter angegriffen, verleumdet, beschimpft und beschmutzt werden. Denn dort herrscht Rede- und Pressefreiheit. In autoritären Staaten darf man dagegen sich nicht zur Wehre setzen, denn dort herrscht Disziplin. Und nur in disziplinlosen Staaten ist es demnach zulässig, zum Krieg zu hetzen, während in disziplinierten Staaten die Antwort darauf nicht erteilt werden darf. Das würde in der Praxis dazu führen, dass in den undisziplinierten Staaten die Völker zum Kriege verhetzt werden, während in den sogenannten disziplinierten Staaten die Völker dann gar keine Ahnung haben, was eigentlich um sie vorgeht. Ich habe mich daher in dieser Zeit entschlossen, dem deutschen Volk langsam Kenntnis von dem Treiben dieser verbrecherischen Clique zu geben. Und das deutsche Volk ist so langsam in jene Abwehrstellung gebracht worden, die für notwendig gilt, um nicht eines Tages überrascht zu werden. Als der September kam, war unterdessen der Zustand unhaltbar geworden. Sie wissen die Entwicklung dieser Augusttage. Ich glaube, dass es in diesem letzten August noch möglich gewesen wäre, ohne die britische Garantie

dass für jede Bombe auf eine deutsche Stadt 5 oder 10 zurückfallen werden. Sie sollen jetzt nicht so tun, als ob Sie etwas Humanität sich zu dieser Kriegführung bequemen wollten. Es ist nicht die Humanität, sondern es ist die Sorge um die Vergeltung. Wir wollen in diesem Augenblick den polnischen Soldaten vollkommene Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Der Pole hat an vielen Plätzen tapfer gefochten. Seine untere Führung machte verzweifelte Anstrengungen. Seine mittlere Führung war zu wenig intelligent. Seine oberste Führung schlecht unter jede Kritik. Seine Organisation war polnisch. In diesem Augenblick befinden sich rund 300.000 polnische Soldaten in deutscher Gefangenschaft. Nahezu 2.000 Offiziere, viele Generale teilen dasselbe los. Ich muss aber auch erwähnen, dass neben der von uns zugegebenen Tapferkeit vieler polnischer Verbände die schmutzigsten Taten stehen, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten irgendwo vorgefallen sind. Es sind Dinge, die ich als Soldat des Weltkrieges, der ich nur im Westen gekämpft habe, nie kennenzulernen Gelegenheit hatte. Tausende von niedergemetzelten Volksdeutschen, viehisch abgeschlachteten Frauen, Mädchen und Kindern, unzählige deutsche Soldaten und Offiziere, die als Verwundete in die Hände dieses Gegners gefallen sind. Sie wurden massakriert, Augen ausgestochen, bestialisch verstümmelt. Und das Schlimmste, diese polnische Regierung hat das in ihrem eigenen Rundfunk ganz offen zugegeben. Das abspringende Soldaten der Luftwaffe ermordet worden sind und so weiter. Es gab wirklich Momente, da man sich sagen musste, soll man unter diesen Umständen sich selbst noch irgendeine Beschränkung auferlegen? Es ist mir nicht bekannt geworden, dass irgendeiner unserer demokratischen Staatsmänner es der Mühe wert gefunden hat, gegen diese Barbareien zu protestieren. Ich habe der deutschen Luftwaffe den Auftrag gegeben, dass sie diesen Krieg human führt. Das heißt, dass sie nur gegen kämpfende Truppen führt. Die polnische Regierung und Heeresleitung gab ihren zivilen Menschen den Auftrag, dass sie diesen Krieg führen als Heckenschützen aus dem Hinterhalt. Es war sehr schwer, sich hier in der Gewalt zu behalten. Ich möchte aber hier gleich betonen, man soll sich auch hier wieder nicht in den demokratischen Staaten einbilden, dass das ewig so sein muss. Wenn man es anders haben will, dann kann man es auch anders haben. Auch hier kann meine Geduld ein Ende finden. Trotz dieser heimtückischen Art einer Kriegführung, die in den letzten Jahrzehnten nichts Ähnliches an die Seite gestellt halten kann, sind unsere Armeen mit Blitzeschnelle fertig geworden mit diesem Gegner. Nur eine englische Zeitung schrieb vor ein paar Tagen, ich hätte eine Generalobersten seiner Stellungen toben, weil ich auf einen Blitzkrieg gerechnet hätte und bitter enttäuscht sei über die Langsamkeit dieser Operation. Dieser Artikel scheint wohl auch von jenem Strategen herzurühren, der den Polen die strategischen Ratschläge für die Aufstellung ihrer Armeen gegeben hat. So haben wir Polen in kaum 18 Tagen zusammengeschlagen und damit jenen Zustand herbeigeführt, der es vielleicht ermöglicht, in Vernunft und in Ruhe dereinst mit Vertretern dieses Volkes sprechen zu können. Oder das hat Russland sich woanders gesehen, auch seinerseits zum Schutze der Interessen weißrussischer und ukrainischer Volksteile in Polen einzumarschieren. Wir erleben nun, dass man in England und in Frankreich in diesem Zusammengehen Deutschlands und Russlands ein ungeheuerliches Verbrechen sieht. Ja, ein Engländer schrieb, das sei eine Perfidie. Und die Engländer müssen das ja nun wissen. Ich glaube, die Perfidie sieht man in England darin, dass der Versuch des Zusammengehens des demokratischen England mit dem bolschewistischen Russland misslang, während umgekehrt der Versuch des nationalsozialistischen Deutschland mit dem bolschewistischen Russland nun gelungen ist. Ich möchte hier gleich eine Aufklärung geben. Russland bleibt das, was es ist. Deutschland wird das bleiben, was es ist. Nur über etwas sind sich beide Regime klar. Weder das russische noch das deutsche Regime wollen auch nur einen Mann opfern für die Interessen der westlichen Demokratie. Die Lehre von 4 Kriegsjahren genügt für beide Staaten und für beide Völker. Wir wissen sehr genau, dass abwechslungsweise bald der eine und bald der andere die Ehre haben könnte, für die Ideale der westlichen Demokratien in die Bresche zu springen. Wir danken daher beide Staaten und beide Völker für diesen Auftrag. Wir gedenken, unsere Interessen von jetzt ab selber zu vertreten. Und wir haben gefunden, dass wir sie am besten dann vertreten können, wenn die beiden größten Völker und Staaten sich miteinander verständigen. Und das ist ja umso leichter, als ja die britische Behauptung von der unbegrenzten Zielsetzung der deutschen Außenpolitik nur eine Lüge ist. Ich freue mich jetzt, den britischen Staatsmännern diese Lüge in der Praxis widerlegen zu können. Diese britischen Staatsmänner, die fortgesetzt behaupteten, Deutschland hätte die Absicht, ich glaube, Europa bis zum Ural zu beherrschen, werden ja jetzt glücklich sein, wenn sie endlich die Begrenzung der deutschen politischen Absichten erfahren. Ich glaube, es wird ihnen das ja wieder einen Kriegsgrund dann wegnehmen. Denn sie erklären ja, dass sie gerade deswegen gegen das heutige Regime schon kämpfen müssen, weil dieses Regime unbegrenzte Kriegsziele verfolge. Nun, meine Herren des großbritannischen Weltreichs, die Ziele Deutschlands sind unendlich begrenzte. Wir haben uns mit Russland darüber ausgesprochen. Und das sind ja letzten Endes die nächstinteressierten Nachbarn. Und wenn Sie die Meinung haben, dass wir dabei in einen Konflikt geraten könnten, nein, wir werden das nicht. Denn die deutschen Ziele sind sehr begrenzter Art. England muss es ja eigentlich deshalb begrüßen, dass zwischen Deutschland und Sowjetrussland eine Verständigung zustande gekommen ist. Denn in dieser Verständigung liegt ja zugleich die Wegnahme jenes Alpdrucks begründet, der die britischen Staatsmänner nicht schlafen ließ, von wegen der Welteroberungstendenzen des heutigen deutschen Regimes. Es wird Sie ja beruhigen, wenn Sie nun erfahren, dass es nicht wahr ist, dass Deutschland die Ukraine erobern will oder erobern wollte. Wir haben sehr begrenzte Interessen. Allerdings, diese Interessen sind wir zu vertreten entschlossen auf jede Gefahr hin und gegen jedermann. Und dass wir dabei nicht mit uns spaßen lassen, dürften die letzten 18 Tage zur Genüge bewiesen haben. Wie nun die endgültige Gestaltung der staatlichen Verhältnisse in diesem großen Gebiet aussehen wird, hängt wohl in erster Linie von den beiden Ländern ab, die hier ihre wichtigsten Lebensinteressen besitzen. Deutschland geht hier mit begrenzten, aber unverrückbaren Forderungen vor. Und es wird diese Forderungen so oder so verwirklichen. Deutschland und Russland werden hier an die Stelle eines Brandherdes Europa eine Situation setzen, die man dereinst nur als eine Entspannung wird werden können. Wenn nun der Westen erklärt, dass dies unter keinen Umständen stattfinden dürfte. Und wenn man vor allem in England erklärt, dass man entschlossen sei, hier, wenn notwendig mit einem 3- oder vielleicht 5- oder 8-jährigen Krieg, dagegen Stellung zu nehmen, dann möchte ich hier einiges nun zur Antwort geben. Erstens. Deutschland hat unter schweren Verzichten im Westen und im Süden seines Reiches endgültige Grenzen akzeptiert. Deutschland hat dort überall versucht, durch solche Verzichte eine endgültige Befriedung herbeizuführen. Und wir glaubten, dass uns das auch gelungen sein würde. Und ich glaube, dass es uns auch gelungen wäre, wenn eben nicht gewisse Kriegshetzer das absolute Interesse besitzen würden an einer Störung des europäischen Friedens. Ich habe weder gegen England noch gegen Frankreich irgendein Kriegsziel. Die deutsche Nation desgleichen nicht. Seit ich zur Macht kam, bemühte ich mich, gerade zu den früheren Weltkriegsgegnern allmählich ein enges Vertrauensverhältnis wieder herbeizuführen. Ich bemühte mich, alle die Spannungen, die einst zwischen Italien und Deutschland bestanden, zu beseitigen. Und ich darf wohl mit Befriedigung feststellen, dass dies restlos gelungen ist, dass zwischen den beiden Ländern ein immer engeres und herzliches Verhältnis hergestellt wurde, basierend auch auf dem persönlichen, menschlichen Verhältnis zwischen dem Duce und mir. Ich ging aber weiter. Ich habe mich bemüht, das Gleiche auch mit Frankreich herbeizuführen. Sofort nach der Erledigung der Saarfrage habe ich feierlich auf jede Grenzrevision im Westen für alle Zeiten Verzicht geleistet. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ich habe die ganze deutsche Propaganda in den Dienst dieser meiner Auffassung gestellt. Alles aus ihr ausgemerzt, was irgendwie zu Zweifeln oder zu Besorgnissen in Paris hätte Anlass geben können. Meine Angebote an England selbst kennen Sie. Ich hatte nur das große Ziel, mit dem britischen Volk eine aufrichtige Freundschaft erreichen zu können. Wenn nun das alles abgewiesen wird und wenn England nun heute glaubt, gegen Deutschland Krieg führen zu müssen, so möchte ich darauf nur Folgendes erwidern. Polen wird in der Gestalt des Versailler Vertrags niemals mehr auferstehen. Dafür garantiert ihr letzten Endes nicht nur Deutschland, sondern dafür garantiert ja auch Russland. Wenn nun England trotzdem den Kampf führt und jetzt schon eine scheinbare Umstellung der Kriegsziele vornimmt, das heißt in Wirklichkeit eine wirkliche Aufdeckung der wahren Kriegsziele, dann möchte ich mich auch dazu äußern. Man sagt in England, dass dieser Krieg natürlich schon auch wegen Polen, aber das sei ja an sich nur in zweiter Linie bedeutend. Das Wichtigere sei ja der Krieg an sich gegen das heutige Regime in Deutschland. Und ich erfahre hier die Ehre, als der Repräsentant dieses Regimes besonders genannt zu werden. Wenn man das nun als das eigentliche Kriegsziel hinstellt, dann will ich den Herrn in London darauf nur Folgendes zur Antwort geben. Es ist für mich die größte Ehre, in dieser Weise eingeschätzt zu werden. Grundsätzlich habe ich das deutsche Volk so erzogen, dass jedes Regime, das von unseren Feinden gelobt wird, für Deutschland Gift ist und von uns abgelehnt wird. Wenn also ein deutsches Regime die Zustimmung der Herren Churchill, Böf Kupper oder Eden und so weiter bekommen würde, dann wäre dieses Regime nur von diesen Herren bezahlt und ausgehalten. Und damit für Deutschland untragbar. Das kann nun bei uns natürlich nicht zutreffen. Es ist daher für uns nur sehr rühmlich, von diesen Herren abgelehnt zu werden. Und ich kann diesen Herren nur eines versichern. Wenn sie mich loben würden, würde das vielleicht der Grund zu meiner tiefsten Bekümmernis sein. Ich bin stolz, von Ihnen angegriffen zu werden. Wenn Sie aber glauben, dass Sie damit etwa das deutsche Volk von mir entfernen können, dann halten Sie dieses Volk entweder genau für so charakterlos, wie Sie selbst es sind, oder für so dumm, als Sie selbst es sind. In beidem irren Sie sich. Der Nationalsozialismus hat in den letzten 20 Jahren die deutschen Menschen nicht umsonst erzogen. Wir sind lauter Männer, die in langem Kampf von ihren Gegnern überhaupt nur angegriffen worden sind. Das hat die Liebe unserer Anhänger nur erhöht. Es hat diese unlösbare Verbundenheit geschaffen. Und so wie die Nationalsozialistische Partei diesen Kampf auf sich nahm, Jahre hindurch und endlich siegreich bestand, so nimmt heute das Nationalsozialistische Deutsche Reich, so nimmt das deutsche Volk diesen Kampf ebenfalls auf sich. Und die Herren mögen überzeugt sein, durch ihre lächerliche Propaganda werden sie das deutsche Volk nicht mehr zersetzen. Diese Propagandastümper müssen erst bei uns längere Zeit in die Lehre gehen. Wenn Völker zerbrechen, dann wird dies nicht das deutsche Volk sein, das für sein Recht kämpft, das ja keinen Krieg will, sondern das angegriffen wurde, sondern dann werden jene Völker zerbrechen, die allmählich sehen, lernen werden, was ihre Verführer mit ihnen vorhaben. Die allmählich begreifen werden, wie wenig Kriegsgrund sie hatten und wie der einzige Kriegsgrund nur in den Profiten oder in den politischen Interessen einer ganz kleinen Clique liegt. Wenn man weit in England erklärt, dass dieser Krieg 3 Jahre dauern wird, so kann ich nur sagen, mein Mitleid mit dem französischen Poilu. Für was er kämpft, weiß er wohl nicht. Er weiß zunächst nur, dass er die Ehre hat, 3 Jahre mindestens zu kämpfen. Ob der Krieg nun 3 Jahre dauert, hängt ja auch nur etwas von uns ab. Wenn er 3 Jahre dauern sollte, so wird am 3. Jahr nicht das Wort Kapitulation stehen. Und am 4. Jahr wird noch nicht das Wort Kapitulation stehen. Und am 5. desgleichen noch nicht. Und auch nicht am 6. oder am 7. Die Herren mögen zur Kenntnis nehmen, die Generation, die heute in Deutschland führt, ist nicht die Generation von Peter Heuweg. Heute haben sie ein friedrichianisches Deutschland vor sich. Das können wir. Das können die Herren glauben. Und das deutsche Volk wird durch diesen Kampf nicht irgendwie aufgesplittert, sondern es wird fester und fester werden. Wenn sich etwas aufsplittert, dann werden es die Staaten sein, die selbst so unhomogen zusammengesetzt sind als unsere plutokratischen Weltdemokratien. Diese sogenannten Weltimperien, die selber nur auf Völkerunterdrückung und Völkerbeherrschung aufgebaut sind. Wir kämpfen hier nur für unser nacktes Dasein. Wir lassen uns nicht von irgendeinem sollen beschränkten Propagandafasken vorlügen, dass es sich etwa um ein Regime handelt. Was würden das schon für Verbrecher sein? Stellen Sie sich vor! Es gibt also dann Leute, die sagen, in einem Land, da regiert jemand, der passt uns nicht. Nun wollen wir mal frisch, fröhlich 3 Jahre Krieg führen. Natürlich führen sie nicht selber, sondern sie suchen in der ganzen Welt herum, damit sie solche finden, die ihn führen. Sie liefern dann Kanonen und Granaten und die anderen, die liefern dann die Grenadiere und die Soldaten, die Menschen. Was für eine Gewissenlosigkeit! Was würde man wohl sagen, wenn von uns aus jemals erklärt worden wäre, uns passt das Regime nicht, das momentan sagen wir in Frankreich oder in England ist, folglich führen wir jetzt Krieg. Welch eine bodenlose Gewissenlosigkeit! Dafür also werden Millionen Menschen in Tod hineingepeitscht. Das können diese Herren wohl ruhig sagen, weil sie selber nicht eine Stunde je im Feld gewesen sind. Aber wie lange sie die Völker in diesem Kampf halten können, das werden wir ja nun sehen. Über eines aber kann es keinen Zweifel geben. Den Fehdehandschuh, den nehmen wir auf und wir werden so kämpfen, wie der Gegner kämpft. Und England hat bereits wieder mit Lug und Heuchelei den Kampf gegen Frauen und Kinder begonnen. Man hat eine Waffe, von der man glaubt, dass man in ihr ungreifbar ist, nämlich die Seemacht. Und sagt nun, weil wir in dieser Waffe selber nicht angegriffen werden können, sind wir berechtigt mit dieser Waffe, die Frauen und Kinder, nicht unsere Feinde, sondern auch der Neutralen, wenn notwendig, zu bekriegen. Man soll sich auch hier nicht täuschen. Es könnte sehr schnell der Augenblick kommen, da wir eine Waffe zur Anwendung bringen, in der wir nicht angegriffen werden können. Hoffentlich beginnt man dann nicht plötzlich, sich der Humanität zu erinnern und der Unmöglichkeit, gegen Frauen und Kinder Krieg zu führen. Wir Deutsche möchten das gar nicht. Es liegt uns nicht. Ich habe auch in diesem Feldzug den Befehl gegeben, wenn irgend möglich, Städte zu schonen. Wenn natürlich eine Kolonne über einen Marktplatz marschiert und sie wird von Fliegern angegriffen, dann kann es passieren, dass auch leider ein anderer dem zum Opfer fällt. Grundsätzlich haben wir dieses Prinzip aber durchgehalten. Und in Orten, in denen nicht durch wahnsinnige, verrückte oder verbrecherische Elemente Widerstand geleistet wurde, ist nicht eine Fensterscheibe zugrunde gegangen. In einer Stadt wie Krakau ist außer dem Bahnhof, der ein militärisches Objekt ist, und dem Flugplatz nicht eine Bombe in die Stadt gefallen. Wenn man umgekehrt in Warschau nun den Krieg beginnt, des Zivils, in allen Straßen, aus allen Häusern, dann wird selbstverständlich dieser Krieg auch die ganze Stadt überziehen. Wir haben uns schon nach diesen Regeln gehalten. Wir möchten uns auch in der Zukunft nach diesen Regeln halten. Das liegt auch ganz bei England, die Blockade in Formen zu führen, die Völkerrechtstraktaten, die dem Völkerrecht entsprechen oder in Formen zu führen, die völkerrechtswidrig sind. Wir werden uns ganz dem anpassen. Über eines aber soll man sich keinen Zweifel hingeben. Das englische Ziel heißt also nicht mehr Kampf gegen ein Regime, sondern Kampf gegen das deutsche Volk, ja gegen die deutschen Frauen und gegen die deutschen Kinder. Die Reaktion bei uns wird eine entsprechende sein. Und immer wird am Ende eines feststehen, dieses Deutschland kapituliert nicht. Wir wissen ganz genau, welches das Schicksal dieses Deutschlands sein würde. Herr King Holl hat im Auftrag seiner hohen Herren uns das ja mitgeteilt. Ein zweiter Versailler Vertrag, nur noch viel schlimmer. Was kann dann schon noch viel schlimmer sein? Der erste Versailler Vertrag hatte die Absicht, schon 20 Millionen Deutsche auszurotten. Also kann der zweite höchstens diese Absicht verwirklichen. Wir haben unterdessen nähere Illustrierungen bekommen, was da alles gedacht ist, wie Deutschland zerstückelt werden soll, wie die süddeutschen Länder weggerissen werden soll, was Polen wieder bekommen soll, was man an neuen Staaten zu errichten gedenkt, welchen Fürsten man Kronen auf das Haupt drücken will und so weiter. Das deutsche Volk nimmt das zur Kenntnis und es wird dementsprechend fechten. Ich möchte an dieser Stelle aber auch meinen Dank nun aussprechen dem deutschen Volk selbst. Es hat in den letzten Wochen wirklich ein wunderbares Zeichen nicht nur seiner inneren Geschlossenheit gegeben, sondern es gab uns zahllose Beweise seiner wirklich tapferen Gesinnung. Auch hier hat der Nationalsozialismus eine Umwandlung hervorgerufen. Vielleicht wird mancher sagen, das deutsche Volk ist nicht so begeistert wie 1914. Oh, es ist viel begeisterter. Nur ist diese Begeisterung heute eine Begeisterung, die im Inneren lodert, die die Menschen hart macht. Es ist nicht der oberflächliche Hurra-Patriotismus, sondern es ist eine fanatische Entschlusskraft. Es ist die Begeisterung von Menschen, die wissen, was ein Krieg ist, die einen Krieg erlebt haben, die nicht leichtfertig in ihn hineingegangen sind, die aber, wenn dieser Krieg ihnen schon aufgezwungen wird, ihn führen werden, so wie ihn einst die alte deutsche Front geführt hat. So wie ich bei meinen Besuchen an der Front diese zahlreichen Regimenter und Divisionen sah, junge und alte, alle in der gleichen Verfassung, so sehe ich vor mir auch das ganze deutsche Volk. Wir brauchen heute keinen Hurra-Patriotismus. Wir alle wissen, wie furchtbar dieses Geschehen ist. Allein wir sind auch entschlossen, dieses Geschehen zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Es mag da kommen, was kommen will. Keiner von uns ist mehr wert, als die Männer und die Frauen wert waren, die in der Vergangenheit lebten. Alle die Opfer, die damals gebracht worden sind, waren keine leichteren als die Opfer, die wir heute zu bringen haben. Jedes Opfer, das uns auferlegt wird, ist nicht schwerer, als die gleichen Opfer es waren, die einst die Vergangenheit zu tragen hatte. Wir sind entschlossen, so oder so diesen Kampf durchzuführen und durchzustehen. Wir haben dabei nur einen einzigen Wunsch, dass der allmächtige Gott, der jetzt unsere Waffen gesegnet hat, vielleicht die anderen Völker erleuchten möge, dass er ihnen die Einsicht schenken möchte, wie zwecklos dieser Krieg, dieses Völkerringen an sich sein wird. Und dass er sie vielleicht zum Nachdenken bringen wird über die Segnungen eines Friedens, die sie preisgeben, bloß weil eine Handvoll infernalischer Kriegshetzer und Kriegsinteressenten die Völker in den Kampf verwickeln wollen. Ich bin heute zum ersten Mal in dieser Stadt Danzig. Sie hat den Schicksalsweg des deutschen Volkes viele, viele Jahrhunderte geteilt. Sie hat mitgekämpft mit ihren Söhnen im großen Krieg und hat nun ein besonders bitteres Leid nach dem Krieg erfahren. Nach 20 Jahren kehrt sie nun wieder zurück in die deutsche große Volksgemeinschaft. Vieles hat sich seitdem im Reiche geändert. Aus einem einstigen Klassen- oder Kastenstaat ist nun der deutsche Volksstaat geworden. Aus einem Staat, der einst eben doch sehr stark bestimmt und regiert war durch die Interessen einzelner Gruppen, ist nun ein Reich geworden, das dem deutschen Volk allein zu eigen ist. Die Ideen, die dieses Reich beherrschen, sind in dieser Stadt selbst schon seit vielen, vielen Jahren gepredigt worden. Ja, sie haben mitgeholfen, den Geist zu erzeugen, der es ermöglichte, die Stadt so deutsch zu bewahren, und der sie mit jenem Glauben erfüllte, der sie ausharren ließ auf die Stunde der Erlösung und der Befreiung. Diese Stunde ist nun gekommen. Vermessen Sie mein eigenes Glücksgefühl, dass mich die Vorsehung berufen hat, das zu verwirklichen, was die besten Deutschen alle ersehnten. Vermessen Sie auch meine innere Ergriffenheit, dass ich nunmehr in diesem ehrwürdigen Raum zu Ihnen und zum ganzen Volk in dieser Stadt und in diesem Lande sprechen kann. Ich habe mir einst vorgenommen, nicht früher nach Danzig zu kommen, ehedem diese Stadt wieder zum Deutschen Reich gehört. Ich wollte als ihr Befreier hier einziehen. Am heutigen Tag ist mir nun dieses Glück zuteil geworden. Ich empfange in ihm den überreichlichen Lohn für zahlreiche sorgenvolle Stunden, Tage, Wochen und Monate. Sehen Sie mir, meine lieben Danziger und Danzigerinnen, damit aber auch den Sendboten des Deutschen Reiches, des ganzen deutschen Volkes, dass sie nun durch mich aufnimmt in unsere ewige Gemeinschaft, aus der sie niemals mehr entlassen werden. was auch immer dem einzelnen Deutschen nun in den nächsten Monaten oder auch Jahren an Schweren beschieden sein mag. Es wird leicht sein im Bewusstsein der unlösbaren Gemeinschaft, die unser ganzes großes Volk umschließt und umfasst. Wir nehmen Sie auf in diese Gemeinschaft mit dem festen Entschluss, Sie niemals mehr aus ihr ziehen zu lassen. Und dieser Entschluss ist zugleich das Gebot für die ganze Bewegung und für das ganze deutsche Volk. Danzig war Deutsch, Danzig ist Deutsch geblieben und Danzig wird von jetzt ab Deutsch sein, solange es ein deutsches Volk gibt und ein deutsches Land. Generationen werden kommen und Generationen werden wieder vergehen. Und Sie alle werden zurückblicken auf die 20 Jahre der Abwesenheit dieser Stadt als eine traurige Zeit in unserer Geschichte. Sie werden sich aber dann nicht nur erinnern der Schande des Jahres 1918, sondern Sie werden sich dann mit Stolz auch besinnen auf die Zeit der deutschen Wiedererhebung und der Wiederauferstehung des Deutschen Reiches. Jenes Reiches, das nun alle deutschen Stämme zusammengefasst hat, das sie zusammenfügte zu einer Einheit. Und für das wir nun einzutreten entschlossen sind, bis zum letzten Hauch. Dieses Deutschland, der deutschen Volksgemeinschaft aller deutschen Stämme, das Großdeutsche Reich, Sieg Heil! Heil! Sieg Heil! Heil! Heil!